er noch näher, fest an dein Herz. Ziehe mich, Jesu, durch Freuden und Schmerz. Birg mich aus Gnade deinem Zelt, schirme und schütze mich, Heiland der Welt, schirme und schütze mich, Heiland der Welt. Näher, noch näher, nichts hab ich hier, nichts, was als Opfer, Herr, tauget vor dir. Ach, nur ein sündges Herze ist mein, Jesus, mein König, o wasche mich rein. Jesus, mein König, o wasche mich rein. Näher, noch näher, völliger frei, bis alles eigene Ringen vorbei, bis all mein Leben dein Abglanz ist und du, Herr Jesus, mein alles mir bist. Und du, Herr Jesus, mein alles.